Das venezolanische nationale Gedenkkomitee für den Genossen Kim Jong-il wurde am 26. November in Caracas und das Gedenkkomitee für den Genossen Kim Jong-il am 29. November in Reykjavik, Island gebildet. Sie beschlossen, zum 5. Todestag von Genossen Kim Jong-il politische und kulturelle Veranstaltungen zur Würdigung seines heiligen revolutionären Lebens und seiner unsterblichen Verdienste zu organisieren.